Gedenkkomitees für großen Führergenossen Kim Jong-il wurde am 17. und 19. November in Kuwait und Tansania das rumänische nationale Gedenkkomitee für Genossen Kim Jong-il am 19. November in der Sozialistischen Partei Rumäniens und das Gedenkkomitee für Genossen Kim Jong-il zu seinem 5. Todestag am 20. November in Finnland gebildet. Die Gedenkkomitees beschlossen, zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il bedeutungsvolle politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung seines heiligen revolutionären Lebens und seine unvergänglichen Verdienste zu organisieren.